Lange wurde sie vermisst, nun kommt sie gleich aus zweierlei Richtung. Die Solidaritätserklärung der CDU für ihre Parteifreundin Erika Steinbach. Die in den zurückliegenden Wochen vielfach Gescholtene musste bis gestern warten, ehe sich Generalsekretär Ronald Pofalla und heute der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Norbert Röttgen öffentlich hinter sie stellten. Erika Steinbach hat die gesamte Solidarität der CDU. Erika Steinbach ist großes Unrecht widerfahren. Sie wurde in unangebrachter Weise persönlich angegriffen. Derartige persönliche Angriffe sind inakzeptabel und werden von uns zurückgewiesen. Uns lag daran, das haben wir auch im Fraktionsvorstand ausgedrückt, der Fraktionsvorsitzende, das wird er heute auch in der Fraktionssitzung tun, dass wir die Vorwürfe gegen Frau Steinbach zurückweisen. Wir kennen sie alle gut und wissen darum, dass sie sich auf honorige Weise für die Versöhnung zwischen Deutschen und Polen immer eingesetzt hat. Übrigens im christlich-jüdischen Dialog ihre politische Vita begonnen hat und dann auf dem anderen Gebiet des deutsch-polnischen Verhältnisses immer gut gewirkt hat. Ohne sie wäre dieser große Erfolg dieses Stiftungsgedankens für Versöhnung nicht realisiert worden. Beide, Pofalla wie Röttgen, gelten als enge Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel. Somit wiegt die Geste doppelt schwer. Für Beobachter kann diese Solidaritätserklärung der Spitzenfunktionäre von Partei und Fraktion nun zweierlei bedeuten. Dass der vor allem von dem polnischen Ex-Außenminister Bartoszewski beschimpften Präsidentin des Bundes der Vertriebenen der Rücken gestärkt wurde und dass man sie auch gegen alle Kritik aus Polen von der SPD und Opposition in den Stiftungsrat des zukünftigen Zentrums gegen Vertreibungen beruft, so wie der Verband dies vorhatte und frühzeitig verkündete. Norbert Röttgen wie Ronald Pofalla vermieden heute jede Andeutung einer Vorentscheidung. Die wird nicht dadurch befördert, dass jetzt jeder sozusagen seine persönliche Vorstellung davon gibt. Da die Gespräche ja jetzt in diesen Tagen auch heute geführt werden, warten wir mal die Ergebnisse ab. Ich bleibe bei meiner Einschätzung. Ich gehe davon aus, dass wir am Ende eine positive Regelung finden werden, die den Gedanken der Versöhnung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Aussöhnung mit den Polen zusammen berücksichtigen. Die lange fällige und nun doppelt erfolgte Unterstützung durch die eigene Partei könnte aber auch als ein Hinweis darauf ausgelegt werden, dass die CDU bei aller Wertschätzung der umstrittenen Bundestagsabgeordneten und BDV-Chefin deren Rückzug einläutet, allerdings mit dem Versuch, den entstandenen Schaden wenigstens etwas wiedergutzumachen.